spreche dir den Himmel dafür. Nenn es Amore, te quiero. Wenn du die Einsamkeit besiegst, nenn es Schilderne, ich lieb dich. Wenn du mein Herz heute Nacht verführst, nenn es Amore, te quiero. Dann fängt die Sehnsucht an, wenn du mich heute berührst und ich dich spür. Es fängt die Liebe an, nenn es la vita. Das Leben fängt an. Das Leben fängt an.